Präsident, heute fliegt die Kanzlerin zu ihrem Antrittsbesuch in der Ära Obama nach Washington. John König begrüße ich jetzt am Telefon. Er ist offiziell gesagt Gesandter der Botschaft und Geschäftsträger ad interim in Deutschland. Das heißt umgangssprachlich ausgedrückt, er ist amtierender Botschafter der USA in Deutschland. Guten Morgen, Herr König. Guten Morgen, Frau Klein. Lassen Sie uns einen Augenblick auf das Verhältnis dieser beiden Politiker schauen. Obamas Umfeld beschreibt immer wieder, so richtig warm werden Präsident und Kanzlerin nicht miteinander. Woran liegt's? Ich würde nicht sagen, dass der Umfeld von dem Präsidenten das immer wieder sagt. Ich meine, der Präsident selbst und auch seine Mitarbeiter haben völlig klar gesagt, dass die Verhältnisse sehr, sehr gut sind. Und das hat der Präsident wie die Kanzlerin auch in Dresden gesagt. Dieses Thema ist mehr oder weniger ein Thema der Medien und das ist eigentlich eine Erfindung der Medien, die irgendwie in diesen Verhältnissen ein Problem finden möchten. Die Frage ist, es gab ja doch eine Reihe von Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Staaten, die von der Kanzlerin und auch anderen deutschen Politikern deutlich angesprochen wurde. Stichwort Lösung der Finanzkrise. Kritik Merkels zum Beispiel am Geld ausgeben. Über Staatsdefizite müsse man sich keine Gedanken machen, hieß es dann wiederum aus den USA. Hat es nicht zum gewissen Unmut geführt in Washington, diese klaren Worte? Unmut nicht. Ich würde sagen, dass natürlich, es gibt verschiedene Meinungen auf beiden Seiten. Es ist nicht immer nötig, dass beide Seiten völlig einig in jeder Hinsicht sind. Ich meine aber, dass wir eine sehr, sehr offene Partnerschaft mit Deutschland haben. Wir reden sehr oft und offen über unsere gemeinsame Ziele und wenn wir verschiedene Angehensweise haben, dann reden wir auch darüber. Und das ist auch zwischen dem Präsidenten und der Bundeskanzlerin geschehen. Ich meine, sie haben eine offene, sehr, sehr gute Beziehung miteinander und sie reden sehr oft und haben ja auch, wie die Kanzlerin gesagt hat, Spaß an diesen sehr, sehr tiefgehenden Diskussionen. Ja, dann lassen Sie uns mal auf einige inhaltliche Punkte blicken. Ich habe schon angesprochen, es gibt durchaus sehr unterschiedliche Vorstellungen davon zwischen beiden Staaten, was zur Lösung und zur Abwendung der Wirtschafts- und Finanzkrise zu tun ist. Können diese Unterschiede bestehen bleiben oder gilt es, sie zu überwinden? Wie Sie wissen, die Wirtschaftslage in den G20-Ländern ist nicht in jeder Hinsicht die gleiche, wie Sie wissen. Und deswegen gibt es in verschiedenen Punkten vielleicht Unterschiede. Aber die Kompromisse, die schon geschlossen wurden in Washington zum ersten Fall und danach in London, sind ernst und sehr, sehr wichtig. Ich meine, wir haben eine gemeinsame Angehensweise unter den G20-Ländern, die wir durchsetzen und wir können auch über weitere Schritte reden. Es wird noch andere Tagungen der G20 geben. Es gibt auch die Gelegenheit, im L'Aquila unter den G8-Ländern weiter darüber zu sprechen. Ich meine, diese Unterschiede sind nicht so wichtig wie die gemeinsamen Punkte. Von welchen Punkten sprechen Sie denn, wo man Annäherung erreicht hat? Ja, natürlich, in London gab es Einigkeit über eine Mischung aus Konjunkturprogrammen und weitere Maßnahmen für die Regulierung der internationalen Finanzmärkte. Und das sind die zwei Ziele, die wir gemeinsam verfolgen und ich meine, das werden wir auch durchsetzen. Aber insgesamt würden Sie schon sagen, es gibt unterschiedliche Auslegungen insofern, als eben doch ziemlich starke Kritik von der Bundesregierung kam daran, dass in den USA das Staatsdefizit sehr hoch ist, an der Geldpolitik der Fed zum Beispiel. Also da verfolgt die Bundesregierung, verfolgen europäische Länder ja andere Strategien. Es gibt Unterschiede unter den europäischen Ländern und es gibt auch andere Unterschiede in der Angehensweise und in der Finanzpolitik in den verschiedenen Ländern der G20 und auch überall auf der Welt. Wir müssen darüber reden, aber eine offene Beziehung und eine sehr, sehr starke Beziehung, wie wir mit Deutschland haben, das ist die eine gute Voraussetzung für solche Diskussionen. Stichwort Klimaschutz. Umweltminister Gabriel hat gesagt, Obama ist ganz bestimmt ein schwarzer Präsident. Ob er auch ein grüner Präsident sei, das müsse er noch beweisen. Die deutsche Seite baut darauf und hofft darauf, dass Washington ernst macht mit dem Klimaschutz. Was ist an Bewegung zu erwarten? Wir arbeiten sehr hart daran, dass wir in der Lage sind, im Dezember so weit wie möglich ein Abkommen um das Kyoto-Protokoll zu ersetzen, erzielen können. Ich glaube, dass die Fortschritte in den Vereinigten Staaten sind sehr, sehr wichtig. Es gibt einen Gesetzentwurf im Kongress jetzt, dass zum ersten Mal ein Kohlendioxidmarkt, ein Cap-and-Trade-System in den Vereinigten Staaten einführen würde. Wir hoffen, dass bis Ende Sommer wir weitere Fortschritte in dieser Richtung machen, und dann ist es leichter, über mittelfristige Ziele und so weiter zu reden. Aber wir sind völlig einig, dass bis 2050 wir unsere Kohlendioxidemissionen um 80% reduzieren müssen, wie Deutschland und die europäischen Länder auch möchten. Also eine Zahl, die immer wieder genannt wird, ist die Reduktion der Emissionen bis 2020 um 40%. Und da gab es bisher ein ganz klares Nein aus Washington. Um 40% bis 2020 wird keines Land erzielen. Das ist ja so nicht irgendwie ein realistisches Ziel, wenigstens für die Vereinigten Staaten nicht. Und ich meine, dass Europa das auch nicht erzielen kann. Das heißt, da wird es keine Bewegung geben auf Seiten der Europäer? Nein, ich meine, dass wir müssen ja realistisch sein, wir müssen realistisch und gemeinsam handeln. Wir müssen auch die wichtigen Schwellenländer in einer gemeinsamen Angehensweise bringen. Und das heißt, wir müssen weiter mitarbeiten und nicht so gegenseitig kritisieren. Aber die USA machen es ja schon sehr stark davon abhängig, ob die Schwellenländer, sprich China, sich an der Stelle auch bewegt. Also an dieser Bedingung wird sich auch nichts ändern. Es ist sehr wichtig. Ich meine, es gibt keine Lösung ohne die Schwellenländer. China ist zurzeit und seit einigen Monaten wenigstens der größte Ausstoßer von Kohlendioxide und Treibhausgasen. Wir können nicht das ignorieren und weitermachen, obwohl wir müssen alle gemeinsam handeln, um China und die anderen Schwellenländer mit uns auf diesem Weg zu bringen. Herr König, lassen Sie uns noch auf außenpolitische Fragen schauen. Erwarten die USA weiterhin ein stärkeres Engagement Deutschlands in Afghanistan? Am Anfang möchte ich sagen, dass ich den Angehörigen der drei Bundeswehrsoldaten, die vor 2 Tagen in der Nähe von Kunduz gefallen sind, mein Beileid aussprechen. Mhm. Das deutsche Engagement in Afghanistan ist, wie Sie wissen, schon sehr stark. Und die Aufstockung der Truppen im Vorfeld der afghanischen Wahlen im August ist für uns ein wichtiges Beispiel davon. Aber nach einer grundlegenden Überprüfung unserer Afghanistan-Strategie in den Vereinigten Staaten und ausführlichen Konsultationen mit Deutschland wie auch anderen Partnern sind wir alle völlig einig, was unsere strategischen Ziele anbelangt. Und das bedeutet, dass wir sind in Afghanistan, um unsere Länder und Leute gegen klare terroristische Bedrohungen zu schützen. Und deswegen in Afghanistan wie auch in Pakistan müssen wir alle dementsprechend handeln und unsere Beiträge im Zivil- wie im Sicherheitsbereich stärken. Das geht für Washington, das geht für die USA, das geht auch für Deutschland. Das heißt, es wird nochmal eine konkrete Forderung kommen? Konkrete Forderungen von unserer Seite, das ist irgendwie nicht die Lage. Wir arbeiten dort zusammen. Wir sind gemeinsam in einer sehr, sehr schwierigen Lage dort. Und wir müssen gemeinsam handeln. Das heißt, wir müssen irgendwie das alles das machen, was die Lage dort in Afghanistan und Pakistan verlangt. Ja, aber was verlangt sie denn? Also wird das nochmal ein Thema sein jetzt bei den Gesprächen zwischen dem US-Präsidenten und der Kanzlerin, oder wird sozusagen das Ergebnis sein, was ihr dort leistet, ihr die Deutschen, das ist eigentlich im Augenblick und vorläufig auch genug? So sollen wir das nicht ja so formulieren. Ich meine, es wird bestimmt eine Diskussion über Afghanistan geben, aber das heißt nicht, wir schätzen irgendwie ihren Beitrag so und so weiter. Das ist es nicht. Ich meine, wir müssen gemeinsam handeln. Das heißt, wir müssen über die Lage sprechen, was eigentlich noch wir machen müssen, und irgendwie darüber sprechen, wie wir gemeinsam unsere Ziele dort erreichen. Und das ist wichtiger. Es ist nicht so eine Mission, die von den Vereinigten Staaten was geführt wird und dann die anderen Länder nur Beiträge leisten. Es ist ein gemeinsames Handeln dort. Und wir müssen alle das leisten, was von Norden ist. Und es wird ein Thema bei den Gesprächen heute und morgen. Bestimmt. Sein. John König war das. Er ist amtierender Botschafter der USA in Deutschland. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr König. Ich danke Ihnen. 7:28 Uhr.